Den Ansehensverlust der Ampel nutzte die AfD 2023 dann zudem bei der Setzung ihres zentralen völkischen Themas, der Angst vor Flüchtlingen und Überfremdung. Dafür gab es auch einen Hintergrund. Im Laufe des Jahres 2023 stiegen die Flüchtlingszahlen um über 100.000 auf 351.915 Menschen an, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angibt. In den Kommunen klagten die Funktionsträger parteiübergreifend über Überlastungen. Die Ampelparteien hofften, das Problem irgendwie auszusitzen, da sie mit den anderen Themen von Kernkraft bis Wärmepumpe beschäftigt waren. Und hier kommt die CDU ins Spiel. Deren Vorsitzender Friedrich Merz hoffte in dieser Lage punkten zu können und setzte auf eine gefährliche Tonlage. Am 11. Januar 2023 nannte er in der Talkshow von Markus Lanz Jungen mit Migrationshintergrund kleine Paschas. Bei der Welt-Talkshow am 27. September 2023 machte der CDU-Chef über Flüchtlinge folgende Aussage: Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die Deutschen kriegen keine Termine. Friedrich Merz machte so die Flüchtlinge zu Konkurrenten der Deutschen und bediente damit genau die Spaltung der Gesellschaft in Fremde gegen Eigene, auf die das völkische Konzept von Ideologen wie Götz Kubitschek und Martin Sellner beruht. Mit solchen Sätzen rechtfertigen AfD-Politiker ihre Forderung nach Remigration. Solche pauschalen Angriffe gegen Flüchtlinge sehen die Kras und Höckes in der AfD als Ermutigung, die Schraube weiterzudrehen. Denn mit solchen Behauptungen verschieben Friedrich Merz und andere Parteikollegen den Raum des Sagbaren in die völkische Ecke. Genau das will der Ideologe der identitären Bewegung Martin Sellner, wenn er von Metapolitik spricht. Hier wäre also eine Brandmauer wichtig, die auch klar aus dem Adenauerhaus kommuniziert werden müsste. Die Brandmauer wird nicht brechen, wenn in irgendeinem Rathaus die AfD mal für einen CDU-Antrag stimmt oder die CDU für einen der AfD. Die Brandmauer wird aber niedergerissen, wenn die CDU sich nicht von den ethnokulturellen Reinheitsfantasien in der AfD glasklar absetzt. Die CDU und auch Friedrich Merz können natürlich strengere Regeln bei der Flüchtlingsaufnahme und dem Bürgergeld in Deutschland fordern. Das ist Teil einer notwendigen Debatte in einer Demokratie, dazu mehr im nächsten Kapitel. Die Union darf dabei aber nicht in die Falle tappen, die ihnen die völkischen Ideologen stellen. Denn eines ihrer Ziele hat das AfD-Vorstandsmitglied Maximilian Krah auch offen formuliert: die Zerstörung der CDU.